Millionen von Feinden stets umstellt, wählt er den Weg des Kriegers, der Rebell. Ja, er macht immer weiter, denn er weiß, was für ihn zählt. Und immer